danke dir, mein lieber Gott, dafür. Dabei verleihe mir, dass ich mein sündlich Tun bereue, dass sich mein Engel drüber freue, damit er mich an meinem Sterbetage in deinen Schoß zum Himmel.